1. Die sind die Wirt König Lemuels, ein Lehr, die im Sein Mutter Eindringlich vermittelte. 2. Was soll ich dir raten, mein Sohn, du kind meins Leibs und meiner gelobt? 3. Verjude dein Kraft nichten Frauen, noch dein Zunegungen Jean, die Koniger ins Verderben stürzen. 4. Es seemt sich nicht für Koniger, Lemuel, noch für Fürsten, Wein oder berauschend Getränk zu konsumieren. 5. Denn wenn sie trinken, konnten sie das festgesetzt recht verges sein und die gerechte Keet für elbe dürftigen bezehren. 6. Gebt berauschend Getränk denen, die dem Untergang nahe sind, und Wein jenen, deren Seel tief betrübt ist. 7. So mogen sie trinken, ihr armet verges sein und sich nicht langer an erliederinnen. 8. Erheb dein Stimm für die Sprachlosen und für Direkte all Gina, die dehinschmarkten. 9. Offne deinen Mund, im gerecht zu richten und den Elenden soe den Armen zu ihrem recht zu verhelfen. 10. Eintuchtige Frau, wer kann sie finden? Awit you betrifft bei weitem den von Korallen. 11. Ehemen Vertraute vollkommen und es mangelt im nicht in Gewin. 12. Sie erweist im Guts und Niemals Boses, ganzes Leben lang. 13. Sie beschafft wool und flax und arbeitet fleißig mit ihren Handen. 14. Sie ist y die Handelsschiff eins Kaufmanns, die ihr Nahrung von Weather bringen. 15. Sie steht noch vor Tagesanbruch auf, ihrem Haus Spies zu zubereiten und ihren Magden ihren Anteil zu weisen. 16. Sie überlegt den Kauf eins Felds und erwerbt es, mit dem Ertrag ihrer Hand flant sie einen Weinberg. 17. Sie starkt sich mit Kraft und macht ihr Arm leistungsfähig. 18. Sie erkennt, dass ihr Arbeit erfolgreich ist, und ihr Lampierlicht nackt nicht. 19. Ihr Hand greifen nackt dem Spinrocken, und ihr Finger halten die Spindel fest. 20. Sie reicht dem Bedürftigen ihr Hand und streckt ihr Arm dem Armen entgegen. 21. Sie fürchtet den Schnee nicht für ihr Haus, die ihr gesamte Haushalt mit warmer Scharlachwolle bekleidet ist. 22. Sie fertigt sich selbst Deckenen, Feins Lehnen und Purpose sind ihr Kleidung. 23. Ehemen Genius ansehen in den Stadttoren, wenn mit den Altesten des Landes zu Cement trifft. 24. Sie stellt Fein Leinenhemden her und verkauft sie, zudem liefert sie Gertellen Handler. 25. Stork und Word sind er gewohnt, und sie blickt der Zukunft gelassen entgegen. 26. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit, und auf ihre Sundlig gütige Belehrung. 27. Sie achtet auf die Ablauf in ihrem Haus und ist niemals das Brot der Fullheit. 28. Ihr Son erheben sich und preisen sie glücklich, und ehemen lobt sie ebenfalls. 29. Viel Frauen haben sich als tuchtiger Wiesen, doch du überragst sie al. 30. Anmut ist trügerisch und Schönheit verganglich, ein Frau, die den hern fürchtet, verdient lob. 31. Gebt den Ertrag ihrer Hand, und ihr Taten sollen sie in den Stadttoren preisen.